Dann antwortete Zofa aus Nama und sprach, soll dem Wortschwalle keine Antwort werden und der Maulheld Recht behalten? Dein Geschwätz sollte Männer zum Schweigen bringen? Und höhnen wolltest du, ohne dass dich jemand beschämt? Sagtest du doch, meine Lehre ist lauter und rein war ich in deinen Augen. Aber wahrlich, wollte Gott nur reden und seine Lippen gegen dich auftun und dir die verborgenen Tiefen der Weisheit offenbaren, dass sie von vielfältig wahrhaftem Bestande sind, du würdest dann erkennen, dass Gott dir einen Teil von deiner Schuld noch übersieht. Kannst du den tiefsten Grund in Gott erreichen oder bis zum äußersten Ende bei dem Allmächtigen hinlangen? Himmelhoch, was kannst du tun? Tiefer als die Unterwelt, was kannst du wissen? Sie ist weiter als die Erde an Ausdehnung und breiter als das Meer. Wenn er einherfährt und verhaftet und die Gerichtsversammlung einberuft, wer will ihm wehren? Denn er kennt die Nichtswürdigen und schaut den Frevel, ohne sonderlich darauf zu achten. Und ein Hohlkopf wird gewitzigt und ein Wildeselfüllen zum Menschen umgeboren. Wenn du dein Herz bereitest und deine Hände zu ihm ausbreitest, klebt Frevel an deiner Hand, entferne ihn und lass in deinen Zelten kein Unrecht wohnen. Ja, dann wirst du dein Antlitz frei von Fehl erheben, wirst fest dastehen und brauchst dich nicht zu fürchten. Ja, dann wirst du dein Ungemach vergessen, wie an verlaufenes Wasser wirst du daran denken. Und heller als der Mittag geht das Leben auf, mag's dunkeln, wird es doch wie morgen sein. Du hegst Vertrauen, weil noch Hoffnung ist, und spähst du aus, du kannst dich sorglos niederlegen und lagerst, ohne dass dich jemand schreckt, und viele werden sich um deine Gunst bemühen. Jedoch der Frevler Augen schmachten hin, für sie ist jede Zuflucht verloren, und ihre Hoffnung ist, die Seele auszuhauchen.